wo man hier ist, nur dass man nicht in der wirklichen Welt ist, das merkt man auf jeden Fall schon. Elisabeth Nehring, unsere Tanzkritikerin, also in Wolfsburg beim Movimentos Festival, das noch bis zum 17. Mai dauert. Heute Abend war dort Göteborgs Operans Tanzkompanie, so nennt sie sich, die Ballettkompanie des Opernhauses von Göteborg zu erleben, mit der Choreografie Wasteland zum ersten Mal in Deutschland zu sehen. Und wir schauen an diesem Mittwochabend auf neue Filme, die morgen in den deutschen Kinos starten, mit Anke Lewicke. Schönen guten Abend. Guten Abend. Anke. Und beginnen wir mit einem Film, der über die Mit-80er in der DDR erzählt. Der Staat schon spürbar geschwächt, die Jugendkultur westlich geprägt. Und dann kam dieser Tanz aus New York in die DDR durch den Film Beat Street. Ich kann mich da selber noch dran erinnern. 85, 86 kam er, glaube ich, in die Ostkinos. Und schon wollten tausende junge Breakdancer werden irgendwie, vor allem die Jungs natürlich. Aber hier muss ja Breakdance erstmal salonfähig werden. Wir hören mal rein, in welcher Form das salonfähig werden kann. Wenn die Jugendlichen bei uns im Sportclub wären, wären sie nicht auf der Straße. Tja, aber die wollen nicht übers Pferd springen, Genosse Dietz, sondern diesen Breakdance ausüben. Ja, aber genau das meine ich. Das könnten sie ja auch bei uns verrichten. Ach so. Wir machen diesen Breaktanz sozialistisch. Wir lassen sie trainieren. Unter Aufsicht. Dann können sie meinetwegen sogar auftreten. Aber nicht auf der Straße, sondern im FDJ-Club. Also die Jungs durften offenbar doch den Tanz ausleben, aber in Grenzen. Genau. Und es ging eben darum, der Tanz, der ja eigentlich aus der Reihe gefallen ist. Also es war ja dann auf einmal, dass die Jugendlichen sich wirklich den öffentlichen Raum auch in der DDR zunächst erobert haben, also wirklich auf der Straße getanzt haben. Und das Publikum, also die Passanten, fanden das auch toll. Und das war natürlich irgendwie den Offiziellen nicht recht. Und deshalb haben sie die immer wieder beobachtet und sich dann überlegt, dann machen wir doch aus dem Breakdance einfach den akrobatischen Schautanz und zivilisieren ihn so, sozialisieren ihn so. Und wir haben das ja eben schon hier ganz schön an dem Tonfall dieses Tons, dieses Dialogs gehört. Der Film ist wirklich als Komödie angelegt. Also es ist einfach ein ganz charmanter Tanzfilm, der jetzt auch gar nicht unbedingt vorhat, das Lebensgefühl damals so richtig aufzuspüren. Also es geht jetzt nicht um die Parallele. Ah, die afroamerikanischen Kids in New York, was haben die gespürt? Das waren ja so Underdog-Kids. Also diese Parallele wird überhaupt nicht aufgetan, sondern es wird einfach so die Freude an der Bewegung gezeigt und einfach, dass man so im Tanz auch einen ganz eigenen Ausdruck zunächst zumindest finden kann. Und wie wird der DDR-Staat gezeigt in diesem Film Dessau Dancers? Ja, also ich würde den DDR-Staat jetzt nicht als richtig bedrohlich bezeichnen. Das hat man ja in dem O-Ton auch mitbekommen. Die werden eher so ein bisschen auch... Nicht mehr ernst, ne? So richtig, nee, oder? Nee, nicht mehr ernst, aber ich finde das auch okay. Der Film will auch gar nichts anderes sein als eine Komödie. Also er möchte einfach ein Tanzfilm sein, der einfach auch zeigt, und ich glaube, das ist vielleicht eher noch das größere Thema, was ist, wenn so ein Tanz, so ein anarchischer Tanz auf einmal kommerzialisiert wird? Also wenn der sozialistisch oder in diesem Punkt politisiert geht, vielleicht in dem Fall sogar. Ja, ne? Genau. Ja, ja. Und darum geht es eigentlich. Und das ist der Konflikt, den die Jugendlichen austragen. Sie kriegen dann einen eigenen Bus, der eine kriegt auch eine Wohnung, das finden sie natürlich toll. Aber mit jedem Auftritt eben auch, das sind dann wirklich auch so Staatsakte, verlieren sie natürlich eben auch das Breakdance-Gefühl. Und inwieweit geht man diese Gratwanderung ein? Das ist eigentlich das größere Thema dieses Films, als jetzt die DDR. Die DDR bleibt eher Kulisse. Aber ich finde es eben auch sehr charmant gemacht, einfach wie die ganzen Klamotten dargestellt werden. Die sind so bunt und alles ist so ein bisschen drollig, auch wie getanzt wird. Also ich finde das, ich habe mir das gerne angeschaut. Dessau Dancers, also so heißt dieser Film von Jan-Martin Schaaf, von morgen an in den deutschen Kinos. Und dann ein Film über ein Land in einer tiefen Krise, ein Film des jungen griechischen Regisseurs Sylas Tsoumerkis über seine zerrissene Heimat, A Blast, Ausbruch, so ist der deutsche Verleihtitel. Und erzählt dieser Film, wie man lesen kann, von einer Familie im Selbstzerstörungsmodus angesichts der Krise. Was ist da zu sehen? Ja, eigentlich wird der Film aus der Perspektive einer Frau erzählt, einer jungen Frau, die heißt Maria. Und man sieht sie am Anfang, sie nimmt ihre drei Kinder und sie hat einen Koffer voller Geld. Und sie fährt los. Und man weiß nicht, fährt sie in eine Zukunft? Flieht sie? Was ist passiert? Und man muss sich den Film vielleicht vorstellen wie ein Kartenhaus. Und dieses Kartenhaus ist das Leben dieser Maria. Und das fliegt auseinander. Und der Film ist jetzt in Rückblenden erzählt und deckt so diese einzelnen Karten auf. Und eine dieser Karten ist eben auch der Zusammenbruch der wirtschaftliche Griechenlands. Man kriegt eben mit, dass die Eltern sich von ihr verschuldet haben. Und sie muss jetzt dafür gerade stehen. Also es geht auch um diesen Generationenkonflikt, der sich gerade in Griechenland abspielt, dass die ältere Generation alles auf die jüngere abgelegt hat. Und wenn ich das jetzt so erzähle, klingt das so ein bisschen wie so ein Sozialfall. Und der Film ist aber dramaturgisch eben völlig anders erzählt, weil er so nonlinear ist, weil man sich diese Teile, diese Karten, von denen ich erzählt habe, so selbst zusammensetzen muss. Und dadurch entsteht auch eine Spannung. Aber es klingt auch, könnte auch ein Krimi sein, könnte ein Thriller sein. Das könnte es auch sein, oder? Ja, es ist eben, weil es geht auch um einen Brand, der am Anfang gelegt wurde. Blast, man fragt daran sich, denkt man, ja, also Ausbruch. Explosionen, Ausbruch, was auch und immer. Und das, was sie macht, man weiß nicht, vielleicht ist sie auch auf kriminellen Abwegen, vielleicht ist die Kriminalität auch das Einzige, was dieser jungen Frau bleibt. Und was ich auch so sehr bemerkenswert finde an dem Film ist, sie kann ihre eigene Situation noch gar nicht mit Worten umschreiben. Und es ist eben überhaupt gar kein wortlastiger Film, sondern auch ein sehr körperlicher Film. Also sie ist unheimlich aggressiv, sie ist immer in Bewegung, man sieht sie am Anfang auch mal boxen. Sie hat einen Ehemann, aber eigentlich gibt es auch nur körperlichen Kontakt, weil er ist immer auf hoher See, kaum da. Also der Sex ist auch richtig exzessiv. Einen anderen Zusammenhalt gibt es nicht. Und diese ganze Angespanntheit, die sie hat, diese Nervosität, die steht eben auch wieder für die Angespanntheit des Landes. Also man kriegt so richtig mit, dass eben die Krise auch von diesem Körper der jungen Frau einfach den in Beschlag genommen hat. Zwei Empfehlungen, zwei sehr unterschiedliche Filme. Einer also aus Griechenland von Tsullas Tsoumerkas, A Blast, Ausbruch, unter anderem Dessau Dancers von Jan-Martin Schaaf über die Breakdance-Szene in der DDR. Beide vorgestellt von Anke Lewicke. Herzlichen Dank. Tschüss.